Наша серия проповедей начинается. Und unsere Predigtserie fängt von neuem an. Also neue Predigtserie. Новая серия называется «Стиль жизни христианина». Also die neue Predigtserie heißt «Christlicher Lebensstil». Okay. Там, по-моему, была картинка у нас какая-то. Wir haben ja bestimmt ein Bild dazu. Красивое. Ну-ка, давай. Ein schönes Bild. Lass uns das mal ansehen. И тема первая. Und das erste Thema. Выходи из своего куста. Komm aus deinem Busch heraus. Выходи из своего куста. Also komm aus deinem Busch heraus. Okay. Okay. Стиль жизни христианина. Also ein Stil von einem Christen. И oder ein Lebensstil. Мы прочитаем Иоанна 8 глава. Wir werden Johannes 8 mal lesen. 32 стих. Der Vers 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Иисус говорил эти слова своим, вернее, еще не ученикам, а тем, которые уверовали в Него. Also Jesus sagte das, um genau gesagt, noch nicht seinen Jüngern, sondern denen, die erst an ihn geglaubt haben. Am Freitag hatten wir hier Hauskreis und ich habe diesen Vers gelesen. Also die ganze Geschichte habe ich gelesen. Das könnt ihr gerne zu Hause machen. Okay. И okay. Там написано, что Иисус говорил это людям, которые уверовали в Него. Also steht dort geschrieben, dass er den Leuten gesagt hat, die an ihn geglaubt haben, diese Worte. То есть они сказали: Иисус, ты классный. Also es bedeutet, sie haben zu ihm gesagt: Jesus, du bist gut, du bist мы klasse. Мы любим тебя. Wir lieben dich. Мы будем идти за тобой. Wir werden dir nachfolgen. Мы верим в тебя. Wir glauben an dich. Okay. Это okay. Они сказали. Они уверовали в Него. Das haben sie zu ihm gesagt. Sie haben an ihn geglaubt. И Господь говорит им. Und der Herr antwortet ihnen. Перед этим еще davor, один стих. Noch ein Vers davor. Давай посмотрим. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Aha, смотри. Schau her. Если вы пребудете в Слове моем, то вы будете мои ученики. Genau. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Они уверовали в него. Sie haben an ihn geglaubt. Но уверовать это еще не значит стать учеником. Aber zu glauben bedeutet noch nicht ein Jünger zu werden oder zu sein. И поэтому через пять минут после того, как они сказали: «О, мы верим в тебя, Иисус». Deswegen die fünf Minuten danach, danach, wo sie bevor gesagt haben, dass sie an Jesus они glauben. Они взяли свои камни. Haben sie ihre Steine genommen? И хотели убить Иисуса. Und wollten Jesus töten. Представляешь картину? Stell dir vor dieses Bild. Они все уверовали в Иисуса. Sie haben an allen Jesus geglaubt. Потом Иисус им что-то сказал. Dann hat Jesus ihnen was gesagt. Ты там читаешь это, что он also, говорил? Du liest es dort, was er zu ihnen gesagt hat. Пять минут. Fünf Minuten ungefähr. И они берут камни. Dann nehmen sie die Steine. И хотят его уже убить. Und wollen ihn schon töten. Krasse Geschichte, oder? Das ist eine krasse Geschichte, nicht wahr? Что произошло? Was passierte denn? Иисус, он знал, что эти люди, они не его ученики. Jesus wusste, dass es nicht seine Jünger sind. Поэтому он говорит: если вы хотите быть моими учениками. Deswegen sagt er: wenn ihr meine Jünger sein wollt, то пребудьте в слове моем. Dann bleibt in meinem Wort. Пребудьте, то есть будьте, оставайтесь в моем слове. Also das bedeutet: bleibt beständig in meinem Wort. И эти ребята, они слушали, слушали, слушали, слушали. Und diese Leute, die haben alles gehört. Потом ничего не поняли. Dann haben sie nichts verstanden. Ну, кое-что поняли. Also die haben vielleicht ein bisschen was verstanden. А потом не поняли. Und danach haben sie doch nicht verstanden. И они не захотели оставаться в слове его. Und sie wollten nicht in seinem Wort aber bleiben. То есть, смотри, когда ты что-то не понимаешь. Schau her, wenn du was nicht begreifst. Твоя первая реакция бывает такая. Deine erste Reaktion kann so sein. Что за чушь? Was für ein Unsinn? Что за пургу он гонит? Was für ein Blödsinn spricht er? Что за глупости? Was sind das für Dummheiten, was er spricht? Именно так они реагировали. Also genau so reagierten die. Знаешь, между тем, как вот ты уверовал, weißt du, zwischen dem, wo du angefangen hast zu glauben, и твоим финишем, und deinem Finish, проходит много вещей, которые ты не понимаешь. Gehen viele Dinge, die du nicht begreifst. Не понимаешь. Also kommen viele Dinge, die du nicht verstehst. И не надо прикидываться, что мы всех умнее и все понимаем. Und man soll nicht so sich einbilden, dass wir klüger und besser verstehen als alle anderen. Amen. Но мы часто думаем, что мы все поняли. Weißt du, aber öfters mal denken wir, dass wir alles verstanden haben. Поняли. Wir haben alles verstanden. Мы знаем, что он wir говорит. Wir wissen, was er sagt. Но они ничего не поняли. Aber sie haben nichts begriffen. Но они думали, что они поняли. Aber sie dachten, dass sie begriffen haben. Они думали, что они поняли, что Иисус говорит глупости. Also sie haben verstanden, dass Jesus Dummheiten redet. Иногда мы так думаем. Also manchmal denken wir so. Что кто-то говорит глупости. Dass jemand irgendeinen Unsinn redet. На самом деле глупость у нас. Aber tatsächlich ist diese Dummheit in uns. Потому что мы что-то не догоняем. Denn wir begreifen was nicht. Amen. Amen. И поэтому Иисус говорит: «Эй, ребята, хотите стать учениками, сидите». Deswegen sagt Jesus zu den Leuten, wenn ihr meine Jünger sein wollt, dann sollt ihr sitzen bleiben. Не дергайтесь. Und zappelt nicht rum. Не бегайте. Und rennt nicht rum. Сиди и слушай. Also sitze und hör zu. Пребывай в Слове Моем. Und bleib in meinem Wort. И проблема, оказывается, не только сейчас у современных людей. Und das Problem ist, wie man sieht, nicht nur bei den modernen Menschen. А даже тогда уже были такие. Sondern damals waren schon solche Leute. Непостоянные люди. Unbeständige Menschen. Они не могут слушать до конца. Sie können nicht bis zum Ende anhören. Они не могут задавать вопросы. Sie sind nicht fähig, Fragen zu stellen. Они просто решают: «Эй, это пурга». Sie entscheiden einfach: «Es ist ein Unsinn». Это глупость. Das ist Blödsinn. И идут куда-то. Und gehen irgendwohin. И этот ход, он был уже у многих учеников Иисуса. Und diesen Gang haben schon einige Jünger Jesu angetreten. Буквально глава до этого, в 7 главе. Also ein Kapitel vorher, in dem 7. Kapitel. Там 70 учеников слушают Иисуса. Da hören 70 Jünger dem Jesus. 70 учеников. Also 70 Jünger. Иисус рассказывает им какую-то вещь, которую они вообще не догоняют. Und Jesus erzählt ihnen eine Sache, was sie überhaupt nicht begreifen können. Он говорит: «Если не будете есть мою плоть». Er sagt: «Wenn ihr nicht mein Fleisch essen werdet, не будете пить мою кровь, und werdet nicht mein Blut trinken». И буквально можно было видеть, как у них уши заворачиваются. Und man konnte wortwörtlich oder so sich sehen, wie sie sich verzerrten im Gesicht, wie ihre что? Augen plötzlich komisch wurden. Was ist das für ein was für ein Unsinn redet er? Написано, сказали, кто может это слышать? Und es steht geschrieben, dass sie zurückantworteten: Wer kann sowas hören? И после этого написано, они отошли и не ходили больше с ним. Und dann steht, sie sind danach weggegangen und gingen nicht mehr mit ihm. То есть они ушли вместе всей компанией. Also bedeutet, dass sie komplett die ganzen Jünger weggegangen sind. И ты помнишь, что Иисус особо не расстроился? Und du weißt, dass Jesus sich nicht besonders beleidigte oder nicht traurig wurde? Он повернулся к 12. Er hat sich zu seinen 12 Jüngern umgedreht. И говорит: «Не хотите ли вы уйти?» Und fragt sie: «Wollt ihr vielleicht auch gehen?» Но разница между этими 12 и всеми остальными была большая. Aber der Unterschied zwischen diesen 12 und den restlichen war ein sehr großes. И поэтому эти 12 перевернули весь мир. Deswegen haben diese 12 die ganze Welt auf den Kopf gestellt. Они умели слушать. Also sie konnten zuhören. Даже если они не понимали. Auch wenn sie nicht verstanden haben. И Петр тоже ничего не понимал. Петрус verstand auch nichts. Но он сказал: «Господи». Aber er sagte: «Herr». А кому нам идти? Zu wem sollen wir hingehen? Вот ты имеешь глаголы вечной жизни. Denn du hast alles in deiner Hand. Хоть мы эти глаголы твои не понимаем. Obwohl wir deine Worte nicht alle verstehen. Но у тебя есть что-то. Aber du hast was. Эй, поэтому мы будем с тобой. Deswegen bleiben wir bei dir. Если ты скажешь: «Есть тебя», wenn du sagst, wir sollen dich essen, то мы будем есть тебя. Dann werden wir dich essen. С чего начинать? С рук или с ног? Wo sollen wir anfangen? Bei den Füßen oder bei den Armen? Если ты говоришь: «Пить кровь», ну будем пить кровь. Wenn du sagst, wir sollen dein Blut trinken, dann werden wir dein Blut trinken. Мы поняли, что ты имеешь глаголы вечной жизни. Wir haben verstanden, dass du alles in deine Hand hältst. Понимаете разницу? Versteht ihr den Unterschied? Вот 12 учеников. Also 12 Jünger, которые просто влюблены по уши в этого человека. Die einfach über alles verliebt waren in diesen Menschen. И куча других. Und eine Menge von anderen. Которые только хотели чудес. Die nur Wunder wollten. Хотели кушать хлеб, который он делал чудным образом. Also sie wollten das Brot essen, was er durch Wunder vermehrt hat. Ну, иногда слушать его мораль. Und manchmal seine Moralpredigten anhören. Если они что-то не понимали, und wenn sie was nicht verstanden haben, они выбирали себе другого гуру, dann haben sie sich einen anderen Guru ausgewählt. И думали, что они самые умные в мире. Und dachten, dass sie die klügsten dieser ganzen Welt sind. Иисус говорит, aber Jesus sagt, хочешь быть учеником, wenn du ein Jünger sein willst, прибудь в слове моем. Dann bleib in meinem Wort. Ученик это тот, кто умеет слушать. Ein Schüler ist derjenige, der zuhören kann. И даже если ты не понимаешь, und auch wenn du nicht verstehst, начинай спрашивать. Dann fang an zu fragen. Ученики спрашивают. Die Jünger fragten. Ученики везде, в школах, везде, они спрашивают. Also überall die Schüler in den Schulen, die fragen. Если они хорошие ученики. Also wenn sie gute Schüler sind. Они не говорят, учитель дурак. Sie sagen nicht, der Lehrer ist ein Dummkopf. Пойдем гулять. Also lass uns gehen. Okay, хороший ученик, он сидит. Also ein guter Schüler, der bleibt sitzen. Он спрашивает. Und er fragt. Он слушает опять. Er fragt, hört nochmal. Und er sagt selbst zu sich selbst, also ich habe was nicht begriffen. Und nicht, dass der Lehrer da vorne irgendeinen Unsinn erzählt. Glaub mir, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Mein lieber Bruder und meine liebe Schwester. Ich gehe zu Jesus schon über 30 Jahre. Also ich folge Jesus mehr als 30 Jahre schon. Ich verstehe ihn nicht. Und ich verstehe ihn nicht. Во многих вещах. In vielen Dingen nicht. И у меня очень много вопросов к Господу. Und ich habe sehr viele Fragen an den Herrn. И когда я приду к Господу, я буду с ним очень долго разговаривать. Und wenn ich zum Herrn kommen werde, dann werde ich mit ihm sehr lange reden. У меня есть очень конкретные вопросы. Also ich habe sehr konkrete Fragen. И мы с ним будем дискутировать и говорить. Und wir werden mit ihm diskutieren und sprechen. Я думаю. Also ich denke mir so. Но все это время я буду идти за ним всегда. Aber all diese Zeit werde ich ihm nachfolgen. Не потому, что он мне все вопросы ответил. Nicht, weil er mir alle Fragen beantwortet hat. Нет. Nein. У меня еще куча вопросов к нему. Ich habe immer noch eine Menge Fragen an ihn. Но я его люблю. Aber ich liebe ihn. Я буду идти за ним всегда. Und ich werde ihm immer nachfolgen. Даже если бы Иисус мне вообще ничего не дал. Auch wenn Jesus mir nichts geben würde. Если бы Господь меня не исцелял. Also wenn Herr mich нicht geheilt hätte oder не давал würde, бы мне благословение в жизни. Würde mir kein Segen im Leben geben. Не дал бы мне жену. Würde mir keine Frau geben. Семью. Eine Familie. Дом. Ein Haus. Семейное, финансовое, во всем благословение. Also in allem mein Segen. Я все равно любил его. Ich hätte ihn trotzdem geliebt. Даже если бы я никогда не получил от него хотя бы одного благословения. Auch wenn ich in meinem Leben keinen einzigen Segen von ihm bekommen hätte. Потому что самое большое благословение. Denn das größte Segen. Которое он сделал для меня. Was er für mich getan hat. Он спас меня. Er hat mich gerettet. То есть он простил мне мои грехи. Also bedeutet, er hat meine Sünden vergeben. То есть он меня спас из ада. Also er hat mich aus der Höhle errettet. Все, мне больше ничего не надо. Alles, ich brauche nichts mehr. Я буду служить ему до конца своей жизни. Ich werde ihm dienen bis zum meinem Lebensende. Даже если бы после того, как он меня спас, он больше вообще со мной не говорил. Auch wenn nachdem mich gerettet hat, mit mir nie geredet hätte. Я бы все равно служил ему. Würde ich ihm trotzdem dienen. Потому что он избавил мою душу из ада. Weil er hat mein Leben, meine Seele aus der Hölle errettet. Он простил меня. Erlöst. Er hat mich vergeben. Он дал мне небо. Er hat mir den Himmel gegeben. Это самое большое чудо, weißt du, das ist der größte Wunder, was im Leben überhaupt geschehen kann. Все остальное это только приложение. Alles andere kommt nur dazu. Das ist das, was dazugehört. Я очень рад, что есть приложение. Also ich bin froh, dass es solche Dinge gibt im Leben. Это классно, получать ответы от Бога. Und es ist wirklich klasse, von Gott Antworten zu bekommen. И я очень рад, что у него есть гораздо больше, чем просто спасение. Und ich freue mich, dass bei ihm noch mehr gibt als nur die Errettung. Но когда я говорю просто спасение, это мне даже самому неприятно. Aber wenn ich просто. Einfach sage, dass es einfach eine Errettung ist, dann ist das für mich selbst irgendwie komisch oder unangenehm. Главное. Hört sich das an? Это das суть. Ist das Wichtigste. Это суть, друзья. Das ist der Sinn. Amen. Amen. Поэтому мы не меряемся, кто больше от Бога получил. Deswegen messen wir nicht aneinander, wer von uns mehr bekommen hat vom Herrn. Но мы здесь, я надеюсь, мы спасены. Also wir sind hier und ich hoffe, dass alle gerettet sind. Мы здесь не потому, что Бог исцелил тебя, дал финансовое благословение тому, там дал тебе мужа, жену и тому прочее. Also, wir sind nicht deswegen hier, weil du vielleicht finanzielle Segen bekommen hast, eine Frau oder einen Mann oder sonst was, sondern weil wir vom Herrn errettet sind. Потому что мы его любим. Weil wir ihn lieben. Он Господь наша жизнь. Und er ist der Herr von unserem Leben. Он умер за мои грехи. Er starb für meine Sünden. За наши грехи. Für unsere Sünden. И я буду идти за ним, даже если я ничего не понимаю. Und ich werde ihm folgen, auch wenn ich nichts verstehe. Amen. Amen. Это ученики. Und das sind Jünger, das sind die Schüler. Вот эти люди, которые здесь были вот в этой истории, они через 5 минут убежали. Denn diese Leute, die in dieser Geschichte erwähnt waren, die sind nach 5 Minuten abgehauen. Я это вижу в каждой церкви. Und ich sehe das in jeder Gemeinde. Я вижу это у нас в церкви. Ich sehe das in unserer Gemeinde. Когда люди, они вначале у них все классно. Also am Anfang ist bei ihnen alles toll. Все супер радостно, Halleluja. Alles ist fröhlich, alles Halleluja. Есть даже любовь к Богу, они говорят. Und es gibt sogar Liebe zu Gott, so reden sie. Жажда, also man hat so einen Hunger nach Gott. А потом в пути они где-то потерялись. Und dann auf dem Weg sind sie irgendwo verloren gegangen. И вся радость закончилась. Und die ganze Freude ist dann futsch. Почему? Wieso? Потому что много чего было непонятно. Weil vieles unverständlich war. Они не оставались и не слушали. Und sie blieben nicht da und hörten nicht zu. Они не дослушали. Sie haben nicht zu Ende gehört. Так часто бывает, мы чего-то не дослушаем. Also oftmals ist das so, dass wir oftmals nicht bis zum Schluss was hören. Но мы решили, что мы все поняли. Aber wir haben entschieden, dass wir alles verstanden haben. Что тот дурак. Dass der andere ein Dummkopf ist. И поэтому пойдем. Und deswegen lass uns gehen. Это большущая ошибка для Und человека. Und das ist der größte Fehler für einen Menschen. Не для того, кто говорит, а для того, кто слушает. Nicht für den, der redet, sondern für den, der hört. Amen. Amen. И поэтому христианство не должно быть только по воскресеньям. Deswegen soll das Christentum nicht nur am Sonntag stattfinden. Amen. Amen. Иначе рано или поздно тебя вышибет. Sonst früher oder später wird es dich aus dem Weg raushauen. Потому что что-то не поймешь. Dann du wirst was nicht verstehen können. Это больше, чем воскресное христианство. Und das ist mehr als nur bloß ein Sonntagschristentum. И Иисус говорит, если вы уверовали. Und Jesus sagt, wenn ihr glaubt, будьте в слове моем. Dann bleibt in meinem Wort. Пребывай. Und bleib. Постоянно. Und beständig. Постоянно. Beständig. Дома. Zu Hause. Думай, на работе. Denke nach, in deine Arbeit. Думай. Denke nach. Okay, едешь. Okay. Думай. Wenn du am Fahren bist, dann denke nach. Молись. Bete. Ищи Господа. Und suche den Herrn. И ты будешь моим учеником. Und du wirst mein Jünger sein. Настоящий. Ein echter Jünger. И истина, говорит он, освободит вас. Und sagte, ich werde euch wahrhaftig, wirklich frei machen. И многие из нас, друзья, они в процессе освобождения. Und viele von uns, meine Freunde, sind in diesem Prozess der Befreiung. Ты идешь. Also du gehst. Но ты еще не свободен. Aber du bist noch nicht frei. Ты еще не свободен. Du bist noch nicht frei. Нет. Nein. И тебе кажется, может, ты свободен, как этим ученикам. Also du denkst людям. Vielleicht, dass du frei bist, so wie diese Leute, die geglaubt haben damals. Они говорят, мы не рабы. Sie sagen, wir sind keine Knechte. Люди говорят, мы не рабы. Und die Menschen sagen, wir sind keine Sklaven. А Иисус говорит, эй, вы еще рабы. Aber Jesus sagt, nein, ihr seid immer noch die Sklaven. И вам нужно освободиться. Und ihr müsst euch befreien. Истина освободит вас. Und die Wahrheit wird euch frei machen. От чего же? Aber von was denn? Убеждения. Von den Überzeugungen. Куча убеждений. Es gibt so eine Menge von Überzeugungen. Это рабство. Das ist eine Knechtschaft. Или эмоции какие-то. Oder Emotionen. Что-то такое вот есть. Puh, dann kommt das plötzlich hoch alles. И я чувствую, я в рабстве. Und ich fühle, dass ich gefangen bin. Она меня споймала. Das hat mich gefangen. И мне надо освобождаться. Und ich muss frei werden. Amen. Amen. Или характер, очень конкретная тюрьма. Oder ein Charakter, das ist ein richtiges Gefängnis. Некоторые вообще не меняются в этой тюрьме. Also manche verändern sich überhaupt nicht in diesem Gefängnis. И эта клетка остается всю жизнь. Und dieser Kerker, der bleibt für ihr ganzes Leben lang. Как я такой родился, такой умру. Wie ich geboren bin, so werde ich auch sterben. Вот такой вот буду. So werde ich immer sein. Все время вспыльчивый. Ich werde immer so gereizt sein. Все время такой, быстрый, шустрый, туда-сюда. So ganz schnell und... И Адам и Ева, они были настоящие свободные люди. Und Adam und Eva, die waren richtig freie Menschen. Они наслаждались sie жизнью. Sie haben das Leben genossen dort. Они не познали греха вообще. Sie haben die Sünde überhaupt nicht gesehen У oder erkannt. Не было чувства вины. Sie haben kein Schuldgefühl gehabt. Не было стыда. Die hatten keinen Scham. И они радовались жизни. Sie haben ihrem Leben einfach erfreut. Когда же они согрешили, Aber als sie gesündigt haben, они убоялись Бога. Dann haben sie plötzlich Angst vor Gott bekommen. Versteh das bitte jetzt. Грех дает страх перед Богом. Also die Sünde gibt die Angst vor Gott. Раньше эти Адам и Ева не боялись Бога. Schau her, früher hat Adam und Eva keine Angst vor Gott gehabt. Они ходили с ним по саду. Also sie spazierten mit ihm im Garten. Они смеялись с ним вместе над животными. Also sie haben mit ihm zusammen gelacht über die Tiere. Было классно, просто хорошо. Also die haben sich einfach nur entspannt und gut gefühlt. И вдруг в один день Адам не появился на место встречи. Und plötzlich an einem bestimmten Tag kam der Adam nicht zum Treffpunkt. Бог кричит. Und Gott schreit. Adam! Adam! Где ты? Wo bist du? Знаешь, почему он не позвал Еву? Weißt du, warum er nicht nach Eva gerufen hat? Знаете, почему? Weißt du, wieso? Потому что Бог и Адам привыкли ждать Еву. Denn Gott und Adam waren gewöhnt, auf die Eva zu warten. Они знали, что Ева всегда опаздывает. Also sie wussten, dass die Eva immer zu spät kommt. Она там макияж накладывала себе. Denn sie schminkt sich ständig. И поэтому Еву было бесполезно звать. Und deswegen war das einfach sinnlos, nach der Eva erst einmal zu rufen. Мужчины, даже Бог уже знал об этом. Also, meine lieben Männer, auch Gott hat das schon damals gewusst. И поэтому он зовет Адам. Und deswegen ruft er Adam. Куда ты делся? Wo bist du hin? И написано в 7 стихе, по-моему, Бытие 3 глава. Давай включим. Und in 1. Mose Kapitel 3 können wir das lesen. 7 стиха. И возвал Бог Адаму и сказал ему: Адам, где ты? Okay, da rief Gott dem, soll ich von 7 lesen? Bis 13? Einfach 7 erstmal. Okay, da wurden ihnen beide Augen, die Augen geöffnet. Das da? Dann weiter. Okay, und sie erkannten, dass sie nackt waren und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Weiter. Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nichts davon essen? Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du zu mir an die Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, da habe ich einfach gegessen. Aha. Adam, где ты? Adam, wo bist du? Бог спрашивает не в смысле, что он не знает, где Адам. Also Gott fragt nicht darum, weil er nicht weiß, wo der Adam ist. Но это был вопрос: Адам, ты не там, где ты должен быть. Aber das ist die Frage an Adam, die aussagt, du bist nicht dort, wo du sein sollst. Hey, ты должен быть здесь. Hey, du sollst hier sein. А ты сидишь в кусте. Und du sitzt irgendwo hinter dem Busch. Понимаешь? Verstehst du? И иногда Бог говорит нам так. Und manchmal spricht Gott so zu uns. Где ты? Wo bist du? Когда ты в среду дома сидишь. Wenn du am Mittwoch zu Hause hockst. Бог говорит: Эй, где ты? Und Gott sagt: Wo bist du? Или в пятницу. Oder am Freitag. Где ты? Wo bist du? Эй, твое место не там. Hey, dein Platz ist nicht dort. Не на диване дома. Nicht auf der Couch bei dir daheim. Если он внутри тебя зовет, это великая милость. Und wenn er in dir drin dich ruft, dann ist das eine große Gnade. Große Gnade. Mhm. Если же он не зовет, это уже плохо. Und wenn er dich nicht mehr ruft, dann ist das schon schlecht. Dann steht die Sache ganz schlecht. Dann hat Gott schon aufgehört, mit dir zu reden. Aber hier versucht er mit Adam zu sprechen. Und sagt: Adam, wo bist du? Und Adam spricht zu ihm aus dem Busch. Ich hörte deine Stimme. Und fürchtete mich. Чего? Was? Раньше ты на этот голос бежал. Früher hast du nach meiner Stimme gerufen oder gelaufen. А сейчас ты вдруг бежишь от этого голоса. Und plötzlich rennst du weg davon. Смотри, друзья, для грешника Бог всегда страшный. Schau her, meine Freunde, für den Sünder ist Gott immer ein schrecklicher Gott. Amen. Amen. Для грешника Бог это опасность. Also für einen Sünder ist Gott eine Gefahr. И для грешника нужно держаться от Бога на расстоянии. Und für einen Sünder muss man sich immer auf Distanz zu Gott sein. Тогда все будет окей. Dann wird alles gut sein. Если будет расстояние с Богом. Also wenn eine bestimmte Distanz zwischen ihnen ist. Не, они почитают Бога. Nein, sie ehren natürlich Gott. Они знают Отче наш. Sie kennen Vater unser. Иногда молятся. Und manchmal beten sie auch. Но вот чтобы так близко быть с Богом, не. Aber dass man so eine enge Beziehung mit ihm hat, nein. Помните, как эти израильские люди говорили: «Моисей, ты с Богом разговаривай». Könnt ihr euch erinnern an die Geschichte, wo das Israelvolk gesagt hat zu Mose: «Du sollst mit Gott persönlich sprechen». А мы тебя будем слушать. Aber wir werden dir zuhören. Да, так что вот ты, пожалуйста, это твое дело, а наше дело маленькое. Also du mach deine Sache und unsere Sache ist ziemlich klein. И я думаю, почему они так хотели? Und ich habe so nachgedacht, wieso wollten sie das so? Я бы так сильно хотел быть рядом с Богом, слушать Also его. Ich wollte so sehr neben Würde. Gott sein und ihm zuhören. Да. А они решили так: Моисей, ты слушай. Aber sie haben so entschieden: Mose, du sollst zuhören. А мы тебя будем слушать. Und wir werden dir zuhören. Я думаю, знаете почему? Человека легко слушать. Und ich denke mir, dass einen Menschen zuzuhören einfacher ist. Это легко. Das ist einfach. Он ведь человек. Denn er ist doch ein Mensch. И поэтому можно всегда сказать: это его мнение. Deswegen kann man immer sagen, das ist nur seine Meinung. Так что у меня свое мнение. Und ich habe meine Meinung. Okay. А когда Бог говорит, оп, ты не скажешь Богу: эй, Бог, извини, но это твое мнение. Okay, aber wenn Gott mit dir redet, dann kannst du nicht einfach so zu ihm sagen: hey, Gott, das ist deine Meinung. А у меня другое мнение. Und ich habe eine andere Meinung. И ты понимаешь, если Бог с тобой говорит, то тогда уже надо делать, что он говорит. Und du verstehst, wenn Gott mit dir spricht, dann muss man das auch tun. А если я не захочу это делать? Und wenn ich das keine Lust habe, das dann так, zu tun? Так что лучше пусть Моисей говорит. Deswegen soll lieber der Mose mit mir reden. А я с Господом так, у нас все классно, я его Und уважаю. Ich bin so mit Herrn, ich respektiere ihn. И держусь подальше. Und halte mich ein bisschen so ferne von ihm. Ага, что-то тихо в зале стало. Irgendwie ist das ganz leise geworden im Saal. Чьи-то мысли я узнал, да? Also ich habe von irgendjemandem die Gedanken erkannt. Вылазь из своего куста. Also komm aus deinem Busch heraus. И беги навстречу Господу. Und renne dem Herrn entgegen. В объятия папочки. In die Umarmung von deinem Papa. Беги к нему навстречу. Renne zu ihm, zu dem Treffen. И там он тебе скажет: я тебя прощаю, я обнимаю тебя. Und dort sagt zu dir: ich umarme dich, ich vergebe dir. Знаешь, каждый раз, когда грех тащит нас в кусты. Weißt du, jedes Mal, wenn die Sünde uns in den Busch zerrt. Какие-то мысли. Irgendwelche Gedanken. Мысли тараканы. Also solche Kakerlaken-Gedanken. И мы раз в кусты. Push, und dann sind wir gleich im Busch. И тогда вот надо как раз сейчас надо бороться. Und genau in dem Moment sollte man kämpfen. Куст притягивает тебя. Denn der Busch, der zieht dich förmlich an. Но там смерть. Aber dort wartet auf dich der Tod. Там страх. Dort ist die Angst. И там мучение. Und dort sind die Qualen. И там рабство. Und dort ist die Knechtschaft. Дорогие, вылазьте из кустов. Meine Lieben, kommt aus diesen Büschen heraus. Бегите к папочке. Und geht zu eurem Papa. И выползайте, если не можете бежать. Und kriecht raus, wenn ihr nicht rennen könnt. Amen. Когда ты праведник, dann bist du ein Gerechter. Когда ты праведник, also, wenn du ein Gerechter bist, ты Бога не боишься. Dann hast du keine Angst vor Gott. Amen. Ты бежишь к нему. Dann rennst du zu ihm. И ты говоришь с ним с дерзновением: Папа. Und du sagst mit einer Kühnheit mit ihm: Papa. Papa. Papa. В чем дело? Was ist los? Что такое? Was ist passiert? Okay. Okay. И ты вообще никого никогда ничего не боишься. Und überhaupt, du hast von niemand und von nichts Angst. Amen. Ты праведник. Denn du bist ein Gerechter. Ты ничего не боишься. Du hast keine Angst. Ну, можешь только гусениц бояться, как du моя жена. Vielleicht vor den Raupen Angst haben, so wie meine Frau. Вчера. Gestern. А она боится гусениц, хотя она праведница. Also, sie hat Angst vor den Raupen, wobei sie eine Gerechte ist. Она праведная, но боится. Also, sie ist gerecht, aber sie hat Angst. Бесов не боится, но гусениц боится, also, до обморока. Vor Dämonen hat sie keine Angst, aber vor den Raupen fällt sie in Ohnmacht. Вообще-то это вот, ne, бедные бесы, их никто не боится. Überhaupt, also die armen Dämonen, keiner hat Angst vor ihnen. Ни один праведник не боится бесов. Also, kein einziger Gerechter hat Angst vor Dämonen. Даже гусеницы страшнее бесов. Sogar sind die Raupen schrecklicher als die Dämonen. Amen. Amen. Если ты боишься чего-то, Und wenn du von irgendetwas Angst hast, значит, ты не оделся в броню праведности. Dann hast du die Rüstung der Gerechtigkeit nicht angezogen. Броня праведности. Also den Brustpanzer. Знаешь, я чувствую себя как в танке. Weißt du, ich fühle mich wie in einem Panzer. Броня праведности. Also das ist der Panzer der Gerechtigkeit. Я как в танке. Und ich bin wie in einem Panzer. И ты как в танке, если und у тебя есть праведность. Und du bist wie in einem Panzer, wenn du Gerechtigkeit hast in dir. Ты просто прешь, куда тебе надо, и Also все. Du gehst einfach kerzengerad heraus, Alleluia. Wo du hin musst. Halleluja. Нет никакого страха. Und du hast keine Angst. Ничего вообще. Überhaupt vor nichts. Ни смерти, ничего. Du hast keine Angst vor nichts. Weder vom Tod noch von wow. nichts. Вот это Lebensstil eines Christen. Und das ist der Lebensstil eines Christen. Это стиль жизни христианина. Amen. Amen. Wow. Я Ich denke, dass eine Menge von Menschen träumen von so einem Lebensstil. Denn eine Menge von Menschen haben ständig von irgendetwas Angst. Ich habe eine Statistik mir mal gesehen, dass ein Drittel der Deutschen Angst hat. Also vom Krieg, von der Kriminalität. Ein Viertel hat Angst vor, dass irgendein Unglück kommt im Leben, dass vielleicht ihr Kater überfahren wird und dass sie nächsten Morgen nicht so schön aufwachen wird wie vorher und wird nicht so gut sein für ihren Ehemann und so weiter. Und weißt du, diese Ängste, die quälen die Menschen. Страхи есть мучение. Denn in der Angst stecken die Qualen. Wenn du in der Gerechtigkeit lebst, dann hast du keine Angst vor nichts. Halleluja. Halleluja. Okay. И когда ученики однажды увидели Иисуса, und als eines Tages mal die Jünger Jesus gesehen haben, как он шел по воде, als er auf dem Wasser ging, они его испугались. Sie haben Angst vor ihm bekommen. Написано, что они подумали, что это привидение. Es steht geschrieben, dass sie sich dachten, dass es ein Geist ist. Оказывается, вот можно перепутать Иисуса и привидение. So wie es aussieht, kann man einen Geist mit Jesus verwechseln. И они испугались, начали орать. Und sie erschraken sich total und fingen an zu schreien. 12 мужиков. Also 12 richtige Männer. Орут, как резаные. Und schreien wie die Schweine. И когда он к ним стал приближаться, они еще больше орать начали. Und als sie noch näher kamen, dann haben sie noch mehr geschrien. Они подумали, что Иисус подойдет, еще их утопит. Und sie haben gedacht, wenn der Jesus kommt, dann wird er sie noch im Wasser ertränken. Как так можно? Wie kann man so überhaupt denken? Как ты можешь Иисуса перепутать с привидением? Also wie kannst du Jesus mit einem Geist verwechseln? Они еще не познали тогда праведности. Denn sie haben damals die Gerechtigkeit noch nicht erkannt. И когда вот грешники слышат об Иисусе, они говорят: «О, Иисус хороший». Und wenn die Sünder über Jesus hören, dann sagen sie: Oh, Jesus ist gut. Und wie ist so meine Haare? Meine Frisur? Also sie versuchen, das Thema auf ein anderes Thema umzulenken. Also sie halten sich weit vom Jesus entfernt. Sie haben Angst vor Jesus. Sie verstecken sich in den Büschen. Das ist ein Busch der Hektik. Oh, ich habe so viel, ich bin so geschäftig. Auch die religiösen Menschen, die haben Angst vor Jesus. Sie gehen in die Gemeinde. Oh, они сделали обряд. Sie haben jetzt diese Tradition vollbracht. Да, они помолились. Sie haben gebetet. Теперь все хорошо. Jetzt ist alles gut. Если не помолились, страшно. Denn wenn sie nicht beten, dann denken sie, also dann sind sie ängstlich. Уже вдруг Бог придет и всыпет им. Dann vielleicht kommt der Herr und wird sie auspeitschen. А сейчас я помолилась, фу, теперь Иисус не всыпет мне. Jetzt habe ich gebetet und der Herr wird mich jetzt nicht auspeitschen. До следующей молитвы, по крайней мере, also, он меня не тронет. Wenigstens bis zum nächsten Gebet wird er mich in Ruhe lassen. Знаешь, это грешники и weißt, религиозные das люди. Sind Sünder, das sind religiöse Menschen, которые не знают Иисуса. Die Jesus nicht kennen. А они боятся его. Und sie haben Angst vor ihm. Но там, где Иисус, там безопасно. Aber wo Jesus ist, dort ist gefahrlos. Там все классно. Dort ist alles gut. Amen. Amen. Okay, там покой. Dort ist Ruhe. Иисус даже спать умеет во время бури. Und Jesus ist auch fähig, bei dem Sturm zu schlafen. И говорит тебе: «Эй, расслабься». Und sagt zu dir: Hey, entspann dich. Ложись рядом. Leg dich nebendran. Нервный ты мой. Mein nervöser Спи, дорогой. Jünger. Also schlaf lieber. Во время своей бури. In der Zeit deines Sturms. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Иисус умеет спать и говорит тебе тоже: Спи. Und Jesus kann schlafen und sagt zu dir: Schlaf. Расслабься. Und entspann dich. Помните, да, еще нашу Könnt серию? Ihr erinnern, Расслабься. Unsere Predigtserie: Bleib locker. Bleib locker. А мы иногда делаем из Бога привидение. Aber manchmal machen wir aus Gott einen Geist. Geist такой страшный. So einen schrecklichen Geist. Если у нас Иисус это Geist. Also wenn Gespenst, Jesus bei uns ein Gespenst ist. Тогда люди шарахаются от нашего Иисуса. Dann sind die dann mögen die, also шарахаются, dann не sind. Они боятся. Also dann haben die Menschen von unserem Jesus Angst. Amen. Amen. Это потому, что мы Иисуса еще не познали. Das ist deswegen, weil wir Jesus noch nicht erkannt haben. И давай включим 1 Иоанна. Lass uns 1. Johannes ansehen, der Kapitel 5, 16. Stiche. Ab dem Vers 16 bis 18. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten und er wird ihm... Nein. 4. Okay, 4. Glaube, 1. Johannes 4. Also 1. Johannes 4, aber Vers 18, 16, da. Ab dem 16. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Wow. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wow. Das lehrst du? Hörst du? Во-первых, мы познали любовь, которую имеет к нам Бог. Also als erstes, wir haben die Liebe erkannt, was Gott zu uns hat. Познал ты любовь? Hast du die Liebe erkannt? Веровал ты в нее? Hast du an sie geglaubt? Тогда вообще нет страха. Dann hast du absolut keine Angst. Бог есть любовь. Denn Gott ist Liebe. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Und der in Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wow. И потом любовь до того совершенства достигает в нас. Und danach, die Liebe erreicht so diese Vollkommenheit in uns, dass wir Freimütigkeit am Tag des Gerichtes haben. Ich habe keine Angst vor Gericht. Also ich freue mich, aufs Gericht zu gehen. Ich bin glücklich, vor Gott zu treten. Ich bin glücklich, ihm in die Augen sehen zu können. Ich bin glücklich, Jesus zu umarmen. Ich habe keine Angst davor. Denn wir handeln genauso wie er in dieser Welt. Wow, вот свобода. Und da ist die Freiheit. И дальше, в любви нет страх. Und weiter, es gibt keine Furcht in der Liebe. Нет страх. Es gibt keine Furcht in der Liebe. Но совершенная любовь изгоняет страх. Aber die vollkommene Liebe, die treibt die Furcht aus. Wow. Wow. Боящийся не совершен в любви. Und derjenige, der sich fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Wenn du Angst hast, dann hast du noch keine Liebe. Denn es gibt in der Liebe keine Angst. Okay? Also wenn du Angst hast, dann liebst du nicht, noch nicht ganz. Адам сказал, Бог, я боюсь тебя. Und Adam sagte, Gott, ich habe Angst vor dir. И причем он это говорит так смело, говорит, я боюсь тебя, Бог. Und dabei sagte das so mutig, Gott, ich habe Angst vor dir. Как оправдание. Wie, als eine Rechtfertigung. Оправдание, он говорит. Als eine Rechtfertigung. Поэтому я спрятался в куст. Deswegen habe ich mich in den Büschen versteckt. И он говорит, Бог, ты сам виноват. Und dann sagt damit aus, Gott, du bist selbst schuld. Stell dir vor. Какой-то странный страх такой. Das ist so ein seltsame Angst. Он говорит, Бог, я тебя боюсь. Er sagt, Gott, ich habe Angst vor dir. Но ты сам виноват. Aber du bist selber schuld. Ты дал мне эту жену. Du hast mir diese Frau gegeben. Она дала мне яблоко. Und sie gab mir den Apfel. Так что ты сам разбирайся. Сам, also сам виноват. Dann tu du selber jetzt dort Ordnung schaffen, das ist deine Sache. Странный страх. So ein seltsamer Angst. Мы вроде боимся. Von einer Seite haben wir Angst. Но обвиняем. Aber von der anderen Seite beschuldigen wir. Был ли Бог виноват, что Адам его боялся? War denn Gott schuld daran, dass Adam von ihm Angst hatte? Был Бог виноват? War Gott schuld daran? Адам, почему ты боишься? Wieso hast du Angst? Бог не виноват. Denn Gott hat keine Schuld. Что ты его боишься? Dass du Angst vor ihm hast. И этот лукавый, ленивый раб в одной истории, он с одним талантом был. Und dieser listiger Knecht in der Geschichte von den Talenten. Он тоже говорит: "Я знал, что ты такой сякой, поэтому я тебя боялся." Er hat auch sich rechtfertigt und hat gesagt: "Ich wusste, dass du so und so bist und deswegen habe ich das nicht getan." Я боялся тебя. Also ich hatte Angst vor dir. Поэтому я спрятал талант свой. Deswegen habe ich mein Talent vergraben. И на тебе твое все. Und jetzt gebe ich dir deins. Иди, вали. Und geh und hau ab jetzt. Все правильно сделал. Alles ist richtig gemacht worden von mir. Иногда вот люди так говорят: "Я боюсь." Manche Menschen sagen so auch, ich habe Angst. Ich habe Angst vor Chef. Типа, Chef виноват в том, что я боюсь. So ungefähr, der Chef hat Schuld, dass du vor ihm Angst hast. Nee, Chef нормальный. Nein, der Chef ist normal. Тебе просто нужно найти оправдание для чего-то. Du willst einfach irgendeine Rechtfertigung für irgendetwas finden. Okay, и поэтому ты говоришь, Chef, дурак. Und deswegen sagst du, der Chef ist ein Dummkopf. Он ужасный. Я der ist ein schrecklicher Chef, ich habe Angst vor ihm. И когда Адам и Ева согрешили, und als Adam und Eva gesündigt haben, они захотели, у них пробудилось два желания. Da kamen zwei Wünsche in ihnen hervor. Две вещи, also zwei Sachen, sage ich. Это страх. Das erste ist die Angst. И потом потребность найти виноватого. Und dann das Bedürfnis, einen Schuldigen zu finden. Это обвинения произошли. Und dann kamen solche Anschuldigungen gegenüber Adam говорит, Gott. Я убоялся. Adam sagt, ich habe Angst bekommen. И потом говорит, жена, которую ты мне дал. Und dann sagt er, die Frau, die du mir gegeben hast. Она дала мне. Sie hat es mir gegeben. Бог, я чистый. Gott, ich bin sauber. Ты что не видишь? Siehst du das nicht? Я вообще как ангел. Ich bin absolut wie ein Engel. Это вот она. Das ist sie. А Ева в это время в другом кусте сидела. Aber die Eva hat zu der Zeit in dem anderen Busch gesessen. Посмотри, они оказывается, с Адамом в разных кустах сидели. So here, sie haben, wie es aussieht, hinter verschiedenen Büschen gesessen. Обратите внимание, друзья. Bitte seid jetzt achtsam. Грех разделяет нас не только с Богом. Also die Sünde trennt uns nicht nur von Gott, но также между друг другом. Sondern auch untereinander. И грех разобщает людей. Und die Sünde, das entfremdet die Menschen voneinander. И у каждого появляется свой индивидуальный куст. Und jeder bekommt oder jeder hat dann seinen eigenen Busch. Это мой куст. Das ist mein Busch. Это твой куст. Und das ist dein Busch. Индивидуальная у нас жизнь. Also es ist mein persönlicher Busch. Мой приватный куст. Das ist mein privater Busch. И там стоит забор и шильд. Und dort steht ein Schild und ein Zaun. И вот такое ощущение, что вроде классно в кусте. Und man hat so ein Gefühl, dass es so gut ist in diesem Busch. Все нормально в кусте. Also es ist alles gut hinter diesem Busch. Адам сидит в кусте. Also der Adam sitzt hinter diesem Busch. Ева сидит в кусте. Die Eva sitzt hinter diesem Busch. И Ева говорит, ой, благодать такая. Die Eva sagt, oh, es ist so eine herrliche, so herrlich hier. Адам мне нервы не парит больше. Der Adam nervt mich nicht mehr. И Адам сидит в своем кусте. Und der Adam sitzt hinter seinem Busch und sagt, думает, лишь бы она подольше там сидела. Die soll lieber ein bisschen länger hinter diesem Busch sitzen. Это ощущение вот сегодняшнего мира. Das ist das Gefühl von dieser Welt heute. Каждый в своем кусте. Also jeder hinter seinem Busch. И вот эти две программы, они работают в каждом человеке. Und diese zwei Programme, sie arbeiten in jedem Menschen. Человек боится. Der Mensch hat Angst. И человек виновен. Und der Mensch ist schuldig. Но не хочет признавать ее. Aber will es nicht anerkennen. И ищет крайнего. Und sucht nach dem Schuldigen. Давай подумаем. Lass uns mal nachdenken. А что, если выйти из этого куста? Was ist, wenn man aus diesem Busch herausgeht? Если выйти. Wenn man da rausgeht. Если открыться. Wenn man sich öffnet, wenn man das anerkennt, seine Schuld, anstatt zu suchen in jemanden die Schuld. Und die Menschen kommen so mit dieser Angst klar, also mit ihrer Angst und mit ihrer Schuld, anstatt aus dem Busch rauszugehen, greifen wir an aus Angst heraus. Also aus Angst heraus. Also wir suchen nach einer Rechtfertigung für uns другого. Und beschuldigen den anderen. Случае, in einem anderen Fall hauen wir ab, wenn wir Angst haben. Okay. Okay. Вот способ, und noch dritte Möglichkeit, wie man die Angst los wird. Прикинуться кустиком. Man soll so tun, als ob man ein Busch ist. Я тут ни при чем. Also ich habe hier nichts dazu. Вот эти три способа, они существуют даже в животном мире. Also ich bin hier neutral. Also und solche Sachen existieren auch in der Tierwelt. Так животные реагируют, когда им страшно. Also so reagieren auch die Tiere, wenn sie Angst haben. Они от страха нападают. Also aus Angst heraus verteidigen sich und greifen an. От страха убегают. Die anderen hauen ab wegen Angst. А третий прикидывается кустиком. Und der andere tut so, als ob er ein Busch wäre. Меня здесь нет. Also ich bin gar nicht hier. Есть такие животные, они заползли на траву. Also es gibt solche Tiere, die krabbeln auf dem Gras. И стали как трава. Und werden wie Gras. Недавно я увидел возле домика, возле нашего домика. Also ich habe vor kurzem neben unserem Gartenhaus was gesehen. Ёжика. Einen Igelchen. И я захотел его погладить. Und ich wollte ihn gerne streicheln. И сперва он убегал от меня. Also zuerst haut er von mir ab. Когда он понял, что шанса нету. Aber als er verstand, dass er keine Chancen mehr hat. Он сделал свои иголки. Und plötzlich hat er so eine Stachel rausgefahren. И стал в защиту. Und so hat so eine Position der Verteidigung eingenommen. И он потом понял, что это тоже бесполезно. Und dann hat er verstanden, dass es auch sinnlos ist. Потому что я его перевернул. Denn ich habe ihn umgedreht. И там уже нету защиты. Aber dort gibt es keinen Schutz mehr. И он сделался камнем. Und dann wurde er wie ein Steinchen. Я камень. Also ich bin ein Stein. Меня нету. Also ich bin nicht mehr da. Я мертвый. Ich bin tot. Знаешь, это страх делает. Weißt du, das macht die Angst so. Он меня боялся. Er hatte wahnsinnige Angst vor mir gehabt. А я его любил. Aber ich habe ihn geliebt. Я его хотел обнять, я его хотел погладить. Also ich wollte ihn umarmen, ich wollte ihn streicheln. Also ich wollte ihn nicht umarmen unbedingt. Ага. Но я хотел его погладить. Aber ich wollte ihn streicheln. И у нас яблоки рядом лежали. Und wir haben nebendran Äpfel я auf dem Boden liegen. Ich wollte ihm яблоки дать. Ich wollte ihm auch Äpfel anbieten. Знаешь, я думаю, вот если бы ежик знал меня. Weißt du, ich habe mir so gedacht, wenn der Igel mich gekannt hätte, если бы он знал, что у меня дома есть молоко, wenn er gewusst hätte, dass ich zu Hause Milch habe, он бы побежал ко мне домой. Dann würde er zu mir nach Hause rennen. Итак, вот я думаю, люди боятся Бога. Und so denke ich mir, dass die Menschen vor Gott Angst haben. Потому что они не знают его. Denn sie kennen ihn gar они nicht. Они не знают, что Бог хочет их нежно обнять. Sie wissen gar nicht, dass Gott sie einfach nur zärtlich umarmen will. И что у него дома все есть, что им und надо. Dass er zu Hause alles hat, was sie brauchen. И это вот то, что держит на дистанции. Das ist das, was uns von Gott auf Distanz hält. И также от людей. Und auch von den Menschen. Уже мы что-то не понимаем, не догоняем. Denn wir verstehen was nicht, wir begreifen bestimmte Dinge nicht. И в нашем воображении этот другой, он монстр. Und in unserer Vorstellung ist der andere ein Monster. И так хочется, чтобы вот мы просто остались, сидели и думали. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir einfach nur sitzen bleiben, nachdenken, wenn du was nicht verstehst. Размышляй, слушай. Dann denke nach und hör zu. И вдруг приходит откровение. Und plötzlich kommt eine Offenbarung. Любовь. Liebe. Там любовь. Dort ist Liebe. В Боге любовь. Im Gott ist Liebe. В другом есть любовь. Im anderen gibt es Liebe. Там просто фасад какой-то. Dort ist einfach nur eine Fassade. А там дитя есть внутри. Aber dort innen drin gibt es ein kleines Kind. Amen. Amen.